Почему Германию считают одной из самых популярных стран мира? Deutschland bleibt beliebtestes Land der Welt. Deutschland hat seinen Spitzenplatz als beliebtestes Land der Welt ausgebaut. Die Meinungsforscher nennen dafür mehrere Gründe. Ohne Deutschland wäre die Welt ärmer, hässlicher und weniger lebenswert. Dieser Erkenntnis können sich nun auch die der übertriebenen Germanophilie unverdächtigen Briten nicht mehr entziehen. Denn bei einer Umfrage des BBC World Service wurde Germany schon wieder zum beliebtesten Land der Welt gewählt. Den Spitzenplatz belegt Deutschland zwar schon seit Jahren, aber 2011 konnte es seinen Spitzenrang noch einmal ausbauen. 62% der 29.000 befragten Personen aus 27 Ländern bewerteten den deutschen Einfluss auf die Welt als positiv. Ein Sprecher des Meinungsforschungsinstituts Global Scan sagte dem englischen Telegraph: Im Bereich des Lebensstils und mit Blick auf seine hochwertigen Produkte hat Deutschland ein sehr erfolgreiches Image und es schleppt nicht den Ballast von Ländern wie den USA oder China mit sich herum, die kulturell bedingt sehr kontrovers gesehen werden. Vor allem das mit dem fehlenden Ballast hört man in Deutschland, wo viele immer noch unter dem gefühlten Gewicht der Geschichte ätzen, sehr gern.